Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Ein sonniger Frühlingstag am Rande einer Kleinstadt an der Westküste Floridas. Es ist noch früh am Morgen. Am Ufer eines Flusses hat sich eine Gruppe amerikanischer und deutscher Touristen versammelt. Frauen, Männer und Kinder, die sich in Neoprenanzüge zwängen, noch schnell einen Schluck Kaffee zu sich nehmen und alle etwas aufgeregt scheinen. Auf sie wartet heute ein einzigartiges Abenteuer. Die persönliche Begegnung mit einem riesenhaften Wasserbewohner. Denn hier, in Crystal River, einem weit verzweigten Flussareal mit kleinen Inseln und künstlich angelegten Kanälen, ist es möglich, Seekühe zu treffen. Und mehr noch, gemeinsam mit ihnen zu schwimmen und sie sogar zu streicheln. Let the manatee come to you. Don't feed manatees or give them water. Bevor die Wagemutigen mit dem Boot hinausfahren, werden sie vom Veranstalter der Tour mit einem Film über die wichtigsten Regeln informiert. Manatees, wie die Seekühe hier genannt werden, dürfen nur mit einer Hand gestreichelt werden. Es ist in Florida per Gesetz verboten, sie zu verfolgen oder zu bedrängen. Selbst Füttern ist nicht erlaubt. Durch diese Vorschriften soll alles vermieden werden, was das natürliche Verhalten der Tiere ändern könnte. Denn das Florida Manatee, eine Unterart des Karibik-Manatees, steht unter Schutz. Die Säugetiere gehören zu den Rundschwanzseekühen, deren große, spatenähnlich geformte Schwanzflosse sofort ins Auge sticht. Gemeinsam mit den Gabelschwanzseekühen, auch Dugongs genannt, bilden sie die Ordnung der Seekühe. Aus ihrem auffällig runden, grau gefärbten Körper ragen an der Bauchunterseite zwei paddelähnliche Flossen. Der vergleichsweise kleine Kopf mit bulliger Schnauze weist winzige Augen und Ohren auf. Rundschwanzseekühe können über 4 Meter lang werden und ein Gewicht von mehr als 1000 Kilogramm erreichen. Auch wenn Manatees durch ihren massiven Körperbau zunächst etwas behäbig wirken, gleiten sie doch leicht und mit einer gewissen Grazie durchs Wasser. Ihr molliger Körper besteht nicht etwa aus Fett, sondern zum größten Teil aus Muskelmasse. Leise pflügt das flache Ausflugsboot durchs Wasser. Flussaufwärts zur Kings Bay, einem zentralen Flussbecken, in dem sich die Manatees häufig aufhalten. Eine Begegnung mit ihnen könne das ganze Leben verändern, erzählt Bootskapitän Tracy während der Fahrt. So war es auch bei ihr selbst. Vor 13 Jahren hat sie sich spontan entschlossen, ein Unternehmen für Manatee-Bootstouren zu gründen. Ich hatte schon immer eine Schwäche für Meeressäuger. Dann habe ich hier Urlaub gemacht. Das war im März 1999. Und als ich hier ins Wasser gegangen bin und zum ersten Mal in meinem Leben einen Manatee gesehen habe, war ich sehr ergriffen. Es war eine spirituelle Erfahrung. Ich habe angefangen zu weinen, zu schluchzen vor Rührung. Es war einer dieser Momente, die einen zutiefst berühren. Wenn man mit den Manatees schwimmt, wird man innerlich ganz ruhig. Sie geben einem das Gefühl, dass sie gerne mit einem zusammen sind. An einem anderen Tag bin ich hier zum Strand gegangen und habe dort auch noch Delfine gesehen. Es war der magischste Ort, an dem ich jemals gewesen bin. Also bin ich 2 Monate später aus Michigan hierher gezogen, sodass ich jeden Tag mit den Manatees zusammen sein kann. Seitdem tue ich genau das. Es ist wunderbar, dass ich diese Erfahrung jeden Tag mit anderen teilen kann. Es kann das Leben vieler Menschen verändern. Die Touristen sind überrascht. Dass es keine alltägliche Erfahrung sein würde, sich mit tonnenschweren Wildtieren im Wasser aufzuhalten, war klar. Eine emotionale Begegnung mit Seekühen scheint jedoch verblüffend. Indessen lässt Captain Tracy ihren Blick übers Wasser wandern, auf der Suche nach Spuren von Manatees. Wir schauen, ob wir auf der Wasseroberfläche ihre Nasen sehen. Wenn sie atmen, spritzt dabei meist auch ein bisschen Wasser hoch. Manchmal kann man auch den Rücken oder den Schwanz erkennen. Wenn die Manatees schwimmen, hinterlassen sie auf dem Wasser so etwas wie ihre Fußspuren. Das sind dann mehrere kleine Wirbel hintereinander. Plötzlich verlangsamt Tracy die Fahrt. Vor dem Bug pflügen 2 massive hellgraue Rücken durchs Wasser. Die ersten Seekühe. Trotzdem hält es Tracy für besser, weiterzufahren. Die beiden Tiere seien offenbar gerade zu sehr mit sich selbst und der Balz beschäftigt. A mating herd Wenn Manatees balzen, dann kann es sein, dass sich um ein Weibchen sehr viele Männchen bemühen, ob es nun zwei sind oder 22. Alle wollen die Aufmerksamkeit des Weibchens erregen und von ihr auserwählt werden. Da wird dann viel herumgetollt und gerollt und gespritzt und sich gejagt. Aber es gibt keine Kämpfe, keine Aggression unter den Männchen. Alle sind sehr neugierig geworden auf eine Begegnung mit den gutmütigen Riesen. Sie um diese Jahreszeit aufzuspüren, scheint jedoch gar nicht so ganz einfach. Während der Wintermonate halten sich zwar mehrere hundert Manatees im Gebiet von Crystal River auf, doch im Frühjahr, wenn die Temperaturen steigen, schwimmen die meisten von ihnen den Flusslauf hinunter zurück ins Meer. Das Wasser im Golf von Mexiko ist dann wieder warm genug geworden für die empfindlichen Meeressäuger. Im Herbst, wenn der Ozean beginnt, sich abzukühlen, suchen die Manatees wieder wärmere Gewässer auf und schwimmen dazu die Flüsse ins Landesinnere hinauf. Sich dabei vom Salzwasser auf Süßwasser umzustellen, ist für sie kein Problem. Im Winter tummeln sich Manatees auch scharenweise vor den Kraftwerken an Floridas Küsten. Dort fließt warmes Abwasser aus der Stromproduktion ins Meer. Sinkt die Wassertemperatur unter 20 Grad, wird es für die Meeressäuger bedrohlich. So war es auch bei Ian, einem noch jungen Männchen, das im Flusswasser zu sehr auskühlte. In letzter Sekunde wurde es von einem der vom Staat Florida finanzierten Manatee-Rettungsteams aus dem Wasser gefischt und zum Lorry Park Zoo nach Tampa gebracht. Hier befindet sich eines von drei Manatee-Behandlungszentren in Florida. Gigantische Wasserpumpen filtern mehr als 1 Million Liter Wasser. Für die runden, seichten Behandlungsbecken, in denen die Seekühe untersucht und medizinisch versorgt werden. Und für das große Aquarium, in dem Zoobesucher die gesundeten Seekühe bewundern können, bevor sie in die Wildnis zurückkehren. Ian wird jetzt schon seit 2 Monaten im Lorry Park Zoo behandelt. Doch immer noch bietet er einen mitleiderregenden Anblick. Reglos liegt das 2 Meter lange Tier auf dem Holzdock des Care Centers. An seiner Stirn, seinem Bauch und seinem Schwanz hat sich die steingraue Haut fast komplett abgelöst und entblößt hellrosa Fleisch und weißes Gewebe. Es ist ungewöhnlich, ein riesiges Meerestier auf dem Trockenen zu sehen. Doch eine Seekuh kann mehrere Stunden außerhalb des Wassers verbringen. Und auf dem Trockendock lassen sich kranke Tiere besser versorgen. 3 Mitarbeiter des Behandlungsteams knien an Ians Seite, betupfen seine Wunden mit hellroter Flüssigkeit und nehmen Blut ab. Unter ihnen Virginia Edmonds, die Leiterin der Tierklinik. Alles Weiße an Ian ist Narbengewebe. Durch den Kältestress hat er die ganze Haut verloren. Weil er nicht frisst, ernähren wir ihn künstlich, mit einem Schlauch, durch den wir Nahrung zum Nagen leiten, so wie man es auch beim Menschen macht. Außerdem geben wir ihm Antibiotika. Wir haben hier mehrere Manatees bei uns, die unter Kältestress leiden. Das muss man sich ähnlich vorstellen wie bei Menschen mit Erfrierungen. Das Gewebe im Gesicht ist betroffen und so wie die Hände beim Menschen auch die Flossen. Und wenn der Schwanz der Tiere zu lange kaltem Wasser ausgesetzt ist, stirbt er ab und wird abfallen. Es ist eine ziemlich ernste Sache. Manatees können daran sterben. Viele kranke und verletzte Tiere werden gerettet, weil jemand die kostenlose Rettungshotline verständigt. So werden ins Rehabilitation Center auch immer wieder Manatee-Kälber eingeliefert, Jungtiere, die ihre Mutter verloren haben und noch zu klein sind, um alleine durchzukommen. Die Tierärzte ziehen sie mit der Flasche auf. In der Wildnis bleiben Jungtiere etwa 2,5 Jahre lang an der Seite ihrer Mutter. Über wechselseitige Töne sind sie in Kontakt. Ab einem Alter von 5 Jahren können die Seekuhweibchen Junge bekommen. Männchen werden etwas später geschlechtsreif. Viele der Tiere tragen schon früh Narben am Körper. Deutliche Spuren von Verletzungen, die durch Kollisionen mit Bootspropellern entstanden sind. Auch Ians Haut zeigt an der Bauchseite mehrere breite, weiße Streifen. Sie sehen aus wie tiefe Kerben, die in die Rinde eines Baumes geschnitzt wurden. Durchschnittlich sterben im Jahr etwa 150 Manatees an Verletzungen durch Boote. Die meisten Leute wissen zwar, dass Manatees oft von Schiffspropellern verwundet werden. Aber es gibt auch eine andere Verletzung, die durch den Zusammenstoß verursacht wird. Wenn man nur eine gerade Linie auf der Haut des Manatees sieht, dann kommt das normalerweise durch den Aufprall mit einem Teil des Bootes. Das verletzt das Manatee und bricht ihm leider häufig die Rippen. Und diese Rippen punktieren dann die Lunge. Diese Manatees werden dann zu uns gebracht. Sie treiben im Wasser auf einer Seite liegend, wegen dem verletzten Lungenflügel. Zurück in Crystal River. Trotz der vielen Zusammenstöße mit Manatees sind Motorboote hier nach wie vor erlaubt. Die Lobby der vielen Bootsbesitzer in Florida ist mächtig. Und hoch sind die Einnahmen durch die rund 100.000 Touristen, die jedes Jahr in die Region kommen, um Manatees zu sehen. Sacht und langsam steuert Captain Tracy ihr Boot durch die Kanäle. Vorbei an zahlreichen Schildern, die auf Geschwindigkeitsbegrenzungen verweisen. Damit versucht man offensichtlich, das Schlimmste zu verhindern. Während der weiteren Suche nach Manatees gibt Captain Tracy Anekdoten über die zutraulichen Tiere zum Besten. Vor einiger Zeit sei sie, gemeinsam mit Bekannten, wieder einmal dazu gekommen, selbst ins Wasser zu steigen. Sie haben zu mir gesagt, du musst reinkommen und dir dieses Manatee anschauen. Es spielt mit einer Krabbenfalle. Und ich habe gesagt, ja, das habe ich schon mal gesehen. Sie kauen auf der Leine von der Boje, die an der Falle befestigt ist. Manatees kauen nämlich gerne an etwas herum, weil sie ihr ganzes Leben lang zahnen. Aber dann hieß es, nein, das ist es nicht. Du musst das einfach sehen. Also bin ich ins Wasser und schau mir dieses junge Manatee an. Und es ist an der Krabbenfalle dran und die Krabben darin hängen alle kopfüber, sodass die Scheren auf der Oberseite der Falle sind. Und das Manatee drückt seine Nase oben auf die Falle drauf und wirbelt das Ganze im Kreis herum. So, juhu, was für ein Spaß! Und das hat es so etwa eine Dreiviertelstunde lang gemacht und wir haben zugeschaut. So nach dem Motto, das gibt's doch gar nicht. Unglaublich. Und das Manatee hat uns tatsächlich in die Augen geschaut. Man konnte sehen, dass es sagen wollte, das müsst ihr auch mal probieren. Das macht so einen Spaß. Es war irrsinnig komisch. Die Bootsfahrt ist amüsant und kurzweilig. Und dann wird die Geduld der Touristen endlich belohnt. In einem Kanal inmitten eines Villenviertels glaubt Tracy, einige Manatees erspäht zu haben. Häufig leben die Tiere in kleinen Gruppen, sie sind aber auch paarweise oder als Einzelgänger anzutreffen. Tracy stellt den Motor ab. Jetzt wird es ernst. Alle lassen sich an der Bootsleiter ins Wasser hinab. "If you see a rock, it's a manatee", ruft Tracy ihren Gästen noch hinterher. "Wenn ihr einen Felsen seht, ist es ein Manatee." Doch erst einmal ist gar nichts zu sehen. Das Wasser ist moosgrün und schlammig. Ich fand es etwas beängstigend, da rumzuschwimmen im trüben Wasser und die Viecher sind dann irgendwie unter dir. Es war doch etwas gruselig, nicht zu sehen, ob da jetzt ein 4-Meter-Tier vor dir oder unter dir ist oder nicht. Die sind ja auch nicht gerade dünn und nicht gerade schwach. Eines ist unter mir hochgekommen und hat mich aus dem Wasser gehoben. Das war schon ziemlich furchteinflößend, weil die ja so groß sind. Aber es hat Spaß gemacht. Mit ihnen im Wasser zu sein und zu schwimmen, ist aufregend. Einfach atemberaubend. Ja, die tauchten plötzlich vor dir auf und haben dich nass gespritzt und angehaucht. Ja, die spotzten halt aus ihrer Nase raus. Das ist ein bisschen wie ein Wal oder ein Delfin, der halt dann auftaucht und... Da sieht man dann nur die Schnauze und die beiden Löcher und da hat das Geräusch. Also ich fand's cool, weil die Manatees auch sehr zutraulich waren. Auf einmal spürte man dann sowas an den Füßen, was da lang geschwommen ist. Und das hat dann so ein bisschen an den Füßen und an den Beinen gesaugt. Zuerst erschreckt man sich ein bisschen, dann hat es aber total gekitzelt und dann musste man total lachen. Da hat das Manatee rumgelutscht am unteren Ende vom Taucheranzug, also da, wo die Fußknöchel sind. Das habe ich dann auch gespürt, aber ich habe es nicht wirklich gesehen. Aber angefühlt hat sich das ganz weich, als ob jemand, der eine super riesenlange, große Zunge hat, einen abschlägt damit. Für Neoprenanzüge scheinen Manatees eine Schwäche zu haben. Im Internet kursiert die Geschichte von einer Seekuh, die sich am Anzug eines Touristen festgesaugt und ihn so aufs offene Meer hinausgezogen haben soll. Captain Tracy ist etwas skeptisch, ob das auch stimmt. Die Knabbervorliebe der Seekühe kann sie allerdings bestätigen. Erst vor ein paar Monaten hatten wir eine ganz tolle Begegnung mit mehreren Manatees, die sehr verspielt und an jedermann interessiert waren. Und ich habe gesagt, ich muss jetzt einfach auch ins Wasser gehen. Sobald ich meinen Fuß auf die Leiter gesetzt hatte, schwammen sofort alle Manatees rüber zu mir und ich kam kaum runter ins Wasser. Ich musste mich quasi die Leiter runterstehlen. Auf dem Boot war damals noch die Mutter von einem meiner Gäste. Sie wollte lieber an Bord bleiben, weil sie sich im Wasser nicht wohlfühlte. Also steht sie so über mir und beobachtet mich. Da kommt dieses Manatee direkt zu mir und greift in die Mitte meines Badeanzugs über der Brust, kaut daran und zieht. Und ich sage noch, na toll, das ist ja jetzt sehr angenehm und versuche alles irgendwie oben zu behalten. Und die Frau, die da über mir auf dem Boot steht, sagt, oh mein Gott, das wird jetzt aber obszön. Und ich sage, ja, dann hören Sie halt auf zuzuschauen. Alles, was ich tun konnte, war, meinen Badeanzug irgendwie anzubehalten und zu verhindern, dass mir ein Manatee den auszieht. I said, well, then stop looking. Because it's all I can do to just keep my bathing suit on without having the manatee pull it off. Manatees verfügen über ein äußerst flexibles und empfindsames Maul, mit dem sie gezielt zugreifen können. Ihre Lippen lassen sich unabhängig voneinander bewegen, ähnlich wie beim Elefanten die Spitze seines Rüssels. Ebenso wie die Dickhäuter ernähren sich Manatees rein pflanzlich. Sie nehmen täglich ein Zehntel ihres Körpergewichts an Algen und Seegras zu sich. Ihren Tag verbringen Manatees meist mit Fressen und Schlafen. Manchmal sogar mit beiden gleichzeitig. So konnten Forscher beobachten, dass Manatees während des Fressens mit vollem Maul einschlafen und nach dem Aufwachen einfach weiterkauen. Auch die dicke, faltige Haut erinnert an die nahe Verwandtschaft der Seekühe mit den Elefanten. Manche haben sich so ziemlich rau angefühlt, also so wie man sich Elefantenhaut vorstellt ungefähr. Und manche wurden dann hinten oder waren ganz am Körper total glitschig, weil da schon ganz viele Algen waren und so. Das waren dann die Älteren. Elefanten haben Zehennägel an den Füßen. Manatees haben Nägel an den Flossen. Elefanten säugen ihre Jungen hinter dem Vorderbein, Manatees hinter der Flosse. Ebenso wie Elefanten haben Manatees große Mahlzähne. Beide Tierarten bringen gewöhnlich nur ein Junges zur Welt, das lange im Bauch heranreift. Manatees gebären nur alle 3 bis 4 Jahre. Ebenso wie Elefanten können sie mehrere Jahrzehnte alt werden. In Manatees könnte noch eine weitere Fähigkeit stecken, die gewöhnlich Elefanten zugeschrieben wird. Ein gutes Erinnerungsvermögen. Am Moat Marine Laboratory auf Longboat Key, Sarasota, wird seit fast 15 Jahren untersucht, wie Manatees ihre Umwelt wahrnehmen. Hier leben die Halbbrüder Hugh und Buffett, weltweit die beiden einzigen Seekühe, die für Forschungszwecke trainiert wurden. Nicht nur ihre rasche Lernfähigkeit beeindruckt den Wissenschaftler Joseph Gaspard immer wieder. Manche unserer Tests haben wir 15 Monate später noch einmal wiederholt. Und sie haben immer noch genau gewusst, wie alles ablief. Ihre Merkfähigkeit ist wirklich außergewöhnlich. Einer ihrer nächsten Verwandten ist der Elefant. Also man kann das durchaus in Zusammenhang bringen. Möglicherweise vergessen Manatees nie. Das Sehvermögen der Meeressäuger hingegen ist äußerst eingeschränkt, wie die Forscher am Moat Marine Laboratory herausgefunden haben. Wie sich in einer neuen Studie gezeigt hat, spielt der Hörsinn für Manatees eine wesentlich größere Rolle. Um zu testen, was genau die Tiere hören können, haben sich die Forscher für Hugh und Buffett ein besonderes Testverfahren einfallen lassen. Dabei wurden ihnen unter Wasser Töne in verschiedenen Frequenzen vorgespielt. Durch einen Flossenschlag gegen ein gelbes Paddel sollten die Manatees zu erkennen geben, dass sie einen bestimmten Ton wahrgenommen haben. Um die Testsituation naturgetreuer zu gestalten, spielten die Forscher zusätzlich zu den Signalen auch noch Hintergrundgeräusche ein, denen Manatees in der Wildnis ständig ausgesetzt sind. Die Studie zeigte, dass Manatees ein breites Spektrum an Frequenzen hören können. Buffett schaffte es sogar, extrem hohe Ultraschallfrequenzen wahrzunehmen. Selbst bei Hintergrundgeräuschen schnitten die Manatees am besten rund um 8 MHz ab. Das ist der Frequenzbereich, in dem sie miteinander kommunizieren. Und noch etwas wurde deutlich. In den viel befahrenen Gewässern Floridas ist der Hörsinn der Manatees überlebenswichtig. They can hear boats. Sie können die Boote hören und sind wohl auch in der Lage zu erfassen, woher das Boot kommt. Bei früheren Studien, von denen wir einige auch hier am Moat Laboratory gemacht haben, wurde mit Aufnahmen von herankommenden Booten gearbeitet. Als Reaktion darauf tauchten die Manatees tief ins Wasser der unmittelbaren Umgebung ab. Daher wissen wir, dass sie das Boot gehört hatten. Leider sind solche Boote ja meist in Kanälen unterwegs. Und je seichter das Wasser, desto weniger Platz bleibt eben zwischen einem Manatee, das da unten am Grund liegt, und dem Boot, das da durchkommt. And the boat draft that's coming through. Am wichtigsten scheint für die Seekühe jedoch der Tastsinn zu sein. Besondere Bedeutung haben die Tasthaare auf ihrer Schnauze, sagt Joseph Gaspard. Diese Haare im Gesicht sind extrem sensibel, vergleichbar mit einem menschlichen Zeigefinger, wahrscheinlich sogar noch empfindlicher. Und dann haben die Manatees über ihren Körper verteilt noch etwa 3000 anderer solcher Haare, die ein bisschen weniger starr, also flexibler sind. Manatees spüren sich sozusagen fast durch das Wasser, in dreidimensionaler Weise. Sie nutzen das, um Strömungen aufzuspüren und dadurch Flussläufe zu finden oder verschiedene Objekte zu entdecken. Der Tastsinn dieser Tiere ist wirklich einzigartig. Was die Manatees mit ihren empfindsamen Sinnen wohl von schwimmenden Touristen wahrnehmen? In Crystal River neigt sich ein ereignisreicher Tag dem Ende zu. Alle sind begeistert, Manatees getroffen und sogar berührt zu haben. Ein einzigartiges Erlebnis. Das kann man, glaube ich, nirgendwo so haben. Ein wildes Tier in der Größe und mit dem Gewicht, dass man streicheln kann in absoluter Freiheit. Diese Riesenviecher, die so viel Ruhe ausstrahlen, das ist irgendwie irre. Und die vermitteln irgendwie so ein Gefühl der Meditation, möchte ich mal sagen.